Tja, das passiert. Weder der Verkehrsjingle fährt ab, noch der Jingle zum Nachtradio. Deutschlandfunk. Nachtradio. Da ist er doch. Das Nachtradio hören Sie im Deutschlandfunk. Die zweite Stunde des Soundchecks mit dem Titel Ramblin' Men. Allman Brothers und andere Verwandte. Wir waren bei Derek Trucks stehen geblieben. Derek Trucks, der Cousin des Drummers Butch Trucks. Seit einigen Jahren mittlerweile nun schon bei den Allman Brothers und parallel dazu seine eigene Band. Wir hörten eine Aufnahme aus dem Jahr 2004, eine Live-Aufnahme von der CD mit dem Titel Live at Georgia Theater. Wir hören noch einen Song von dieser CD, letztendlich ein Soul-Song. Derek Trucks und seine Band sind an vielem interessiert, an Jazz und eben auch an Soul. Paul Pena hat diesen Song geschrieben und der Song heißt Gonna Move, die Derek Trucks Band. If you wanna go there, There is a long, hard road that follows far behind me. And it's so cold, I'm about to die. Chasing a dream around the world has got me feeling down. Though it used to make me high. Looking for answers, searching for the truth in an ocean. Trying to find a reason to make this whole thing right. Can make you old before your time. When I was younger, I thought I'd rule the world. It was an oyster at my so much to me. It made me old before my time. Wandering aimlessly and wandering aloud. Could it ever be much different now? It winds so fast. Thank you. Die Allman Brothers Band mit einer Aufnahme aus dem Jahr 2003. Live at the Beacon Theater, One Way Out heißt die CD und der Song, der hieß Old Before My Time, geschrieben von Greg Allman und Warren Haynes. Dickie Betts war 2003, bereits 3 Jahre nicht mehr dabei. Derek Trucks spielt auf dieser Doppel-CD die zweite Gitarre neben Warren Haynes. Die beiden Schlagzeuger sind noch dabei. Und ja, und Greg Allman eben. Greg Allman hatte zu Beginn der Geschichte der Allman Brothers einen Song geschrieben, den in der Tat als großartigen Blues-Sänger zeigte. Der Song heißt immer noch Dreams und ist auch eine Aufnahme von dieser CD, also die Allman Brothers Band und Dreams. One more morning, die Allman Brothers Band und Dreams. Und nun wird's, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen komisch vielleicht, traurig sicherlich auch und gleichzeitig ganz erfreulich. Dickie Betts. Dickie Betts hat die Allman Brothers 2000, ich sagte es, zweimal bereits verlassen müssen, weil die anderen Bandmitglieder nicht mehr so zufrieden mit ihm waren. Und seitdem tut er alleine beziehungsweise mit einer Neuauflage seiner schon vorhanden gewesenen Band Great Southern. Dickie Betts und Great Southern. Es gibt CDs von Dickie Betts in der Bundesrepublik. Gleich drei sind bei einer Firma namens Soul Food erschienen. Eine Live-CD, eine Doppel-Live-CD dabei, The Official Bootleg. Und eine ist bei einer Firma namens Edel erschienen. Das ist das Konzert von Dickie Betts und Great Southern, was er gegeben hat anlässlich seiner Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame Museum in Philadelphia, Pennsylvania. Wir hören Dickie Betts natürlich. Aber nicht nur das, Dickie Betts kommt in die Bundesrepublik auf einer Tournee, kann man nicht sagen. Er hat einen einzigen Auftritt in der Bundesrepublik. Er spielt am 10. Mai in Lillehammer in Norwegen, also beim Lillehammer Rock Evening, zusammen mit Evan Lee und Glenn Hughes und Steve Harley und ein paar anderen älteren Recken. Dann spielt er am 11. Mai, das ist der Pfingstsonntag, in Isernhagen in der Bluesgarage. Dickie Betts und Great Southern am 11. Mai in Isernhagen in der Bluesgarage. Isernhagen ist ein Vorort von Hannover. Hören wir Dickie Betts von The Official Bootleg, eine Aufnahme aus dem Jahr 2006, einer Nordamerika-Tournee. Dickie Betts und High Falls. Mit dabei übrigens sein Sohn, der Sohn von Dickie Betts, auf dieser Aufnahme. Und der heißt, wie könnte es anders sein, Dwayne. Dickie Betts und Dwayne Betts, High Falls. Das war's. Das waren knapp 2 Stunden Musik der Allman Brothers und deren Verwandten. 20 Personen haben bei den Allman Brothers mitgespielt. 4 sind verstorben. Alan Woody 2000, Todesursache ungeklärt. Lamar Williams 1983, Lungenkrebs. Aufgrund dessen, was er sich in Vietnam zugezogen hatte. Barry Oakley 1972, Motorradunfall, und Duane Allman 1971, Motorradunfall. Und Dickie Betts, wie gesagt, am 11. Mai in Isernhagen in der Bluesgarage.